Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Mein Name ist Gunnar Wendt und ich freue mich, heute ein Buch vorzustellen, an dem mir selber viel liegt. Es ist in diesem Jahr erschienen. Es ist eine Hommage an Josef Weizenbaum, einen großen Wissenschaftler und Philosophen, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Also Computermacht und Vernunft heißt das Buch und daraus lese ich jetzt erstmal, bevor wir uns dann darüber unterhalten. Jeder Mensch ist ein Sonderfall war der Titel meiner ersten gemeinsamen Publikation mit Josef Weizenbaum, dem Computerwissenschaftler und Philosoph. Vor 15 Jahren ist er 85-jährig in Berlin gestorben, wo er seit 1996 überwiegend lebte. Geboren 1923 in Berlin als Sohn eines jüdischen Kirschnermeisters, emigrierte er 1936 mit seiner Familie in die USA. Er studierte Mathematik, arbeitete zunächst in der Industrie und erhielt 1963 einen Ruf ans MIT, das Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts. Dort entwickelte er 1966 schon sein berühmtes Programm ELISA, in dem die Interaktion zwischen Patient und Psychiater parodiert wird. Damit schrieb er Wissenschaftsgeschichte und wurde einer der Protagonisten der künstlichen Intelligenzforschung. Der Pionier der Computer Science entwickelte sich jedoch bald zum scharfen und fantasievollen Kritiker seines Fachs. Er räumte auf mit dem Mythos von der anonymen Wertfreiheit der Wissenschaft und benannte die konkreten Interessengruppen. In seinem Bereich war und ist das meistens das Militär. Er selbst scheute nie die klare eigene Standortbestimmung, solidarisierte sich mit den Kriegsgegnern, unterstützte den studentischen Widerstand an seiner Universität, damals gegen den Vietnamkrieg, und nahm berufliche Nachteile in Kauf. Legendär ist sein Ausspruch: Ich bin kein Computerkritiker. Computer können mit Kritik nichts anfangen. Ich bin ein Gesellschaftskritiker. Wenn Josef Weizenbaum gefragt wurde, welcher Gedanke aus seinem Buch »Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft« ihm der wichtigste sei, nannte er jedes Mal, ohne zu zögern, die Passage über Zivilcourage aus dem letzten Kapitel. Darin heißt es: Es ist ein weit verbreiteter, aber schmerzlich irriger Glaube, dass Zivilcourage nur im Zusammenhang mit welterschütternden Ereignissen bewiesen werden kann. Im Gegenteil. Die größte Anstrengung kostet sie oft in jenen kleinen Situationen, in denen die Herausforderung darin besteht, die Ängste zu überwinden, die uns überkommen, wenn wir über unser berufliches Weiterkommen beunruhigt sind, über unser Verhältnis zu jenen, die in unseren Augen Macht über uns haben, über alles, was den ruhigen Verlauf unseres irdischen Lebens stören könnte. Diese Auffassung korrespondiert mit einer anderen, die er in dem Buch »Kurs auf den Eisberg« formuliert hat. Ja, sie ist fast untrennbar mit ihr verbunden, nämlich mit der Erkenntnis, dass die sogenannte Ohnmacht des Einzelnen eine Illusion ist, und zwar die gefährlichste, die ein Mensch überhaupt haben kann. Die gefährlichste ist leider in diesem Fall zugleich die am weitesten verbreitete und allgemein anerkannte. Fast in allen Lebenszusammenhängen wird die Aussage akzeptiert. Allein, als Einzelne oder als Einzelner, kann ich doch gar nichts tun. Sogar in revolutionären Bewegungen, die Bestehendes um jeden Preis verändern wollen, sie propagieren den Zusammenschluss, die Solidarität und das Kollektiv, das gefunden oder gegründet werden muss, damit man handeln kann. Josef Weizenbaums provozierender Hinweis darauf, dass die Ohnmacht der oder des Einzelnen eine gefährliche Illusion sei, setzt mit ihrem Appell an die Verantwortlichkeit schon viel früher an und gibt dem Menschen damit die Chance, sich selbst als handlungsfähiges Individuum zu begreifen. Einerseits ein faszinierender und befreiender Ansatz, andererseits ein unbequemer, dessen provozierende Wirkung niemals abnimmt, sondern sich sogar steigert, je häufiger und intensiver man über ihn nachdenkt. Und ein Ansatz, der den einzelnen Menschen sowohl auf die Bedeutung seiner unmittelbaren Umgebung für ihn selbst als auch auf seine Bedeutung für die unmittelbare Umgebung aufmerksam macht. Josef Weizenbaum hat gesagt, der Mensch ist am engsten mit den Menschen verbunden, denen er in die Augen sehen kann, wenn er spricht. Alles fängt in seiner eigenen Umgebung an. Es gibt Menschen, zum Beispiel Lehrer, die das Glück haben, viele direkt ansprechen zu können, so Weizenbaum. Für mich bedeutet das, dass sie potenziell eine große Macht haben und deswegen eine große Verantwortung. Der Gedanke, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, die Welt, in der er lebt, mitzugestalten und eben nicht zu Ohnmacht und Schweigen verurteilt ist, war es, der in den 1980er Jahren in Deutschland viele Menschen provoziert, aufgerüttelt und ermutigt hat. Wenn der Lehrer, wenn irgendjemand für andere das Beispiel eines ganzen Menschen sein soll, dann muss er sich zuerst bemühen, selbst ein ganzer Mensch zu sein, so Josef Weizenbaum. Ohne den Mut, den Welten in uns und außerhalb von uns gegenüberzutreten, ist eine solche Ganzheitlichkeit unmöglich zu erreichen. Das steht alles in seinem Hauptwerk »Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft«. Es war vor allem diese gelebte Ganzheitlichkeit, die Weizenbaum von vielen Wissenschaftlern und überhaupt von vielen Menschen unterschieden hat und unterscheidet. Er hat sich das Gebiet, für das er als Wissenschaftler zuständig sein sollte, niemals von außen diktieren oder gar eingrenzen lassen. Er war niemals nur Naturwissenschaftler, sondern ein politisch verantwortlicher Mensch, der sich den großen Fragen seiner Zeit stellt. Immer wieder hat er sich politisch geäußert, Stellung bezogen und öffentlich, zum Beispiel gegen den Vietnamkrieg, protestiert. Die Worte, die Klaus Mann seinem Protagonisten in dem Roman Mephisto in den Mund legt, als dieser mit der Macht der Nazi-Herrschaft konfrontiert wird, »Ich bin doch nur Schauspieler, was wollt ihr denn von mir?« Diese Worte, die man in Modifikationen bei entsprechenden Anlässen immer wieder gehört hat und hört, »Ich bin Wissenschaftler, Politik ist nicht mein Fach, that's not my department«, lagen ihm fern. Josef Weizenbaum wehrte sich gegen eine segmentierende, zersplitterte Wahrnehmung der Welt, die eine Grundvoraussetzung für Totalitarismus darstellt. Den hatte er als Kind erfahren und daraus gelernt. Es ist daher kein Zufall, dass er Skepsis als grundlegende Haltung der Welt gegenüber entwickelt hat. Skepsis bedeutet die Bereitschaft, die eigene Erfahrung in den Wahrnehmungsprozess einzubringen, Verantwortung zu übernehmen, sich nicht auf sogenannte Experten zu verlassen und vielmehr Widerstand gegen die Entmündigung zu leisten. Kurz vor seinem Tod hat Josef Weizenbaum einigen ihm nahestehenden Menschen, Weggefährtinnen und Weggefährten, einen Text unter dem Titel »Woran ich glaube« geschickt. Der Untertitel lautet »20 Thesen, die ich für richtig halte«. Eine dieser Thesen lautet, es ist nicht möglich, eine feste Grenze weder zwischen Gut und Böse noch zwischen Tag und Nacht zu zeichnen. Aber der Unterschied zwischen Mittag und Mitternacht ist deutlich. Der Mensch kann wissen, ob sein Tun und Handeln eher im Rahmen des Tageslichts oder der Nacht ist und sich entsprechend verhalten. Doch sicher ist, dass Krieg, Armut und Hunger, unter denen ein Drittel der Menschheit leidet, die massive ungleiche Verteilung der Ressourcen der Natur, dass all dies Mitternacht ist. Hass ist Mitternacht, Liebe ist Mittag. Von erschreckender Aktualität ist These 8, in der sich Weizenbaum einmal mehr als Visionär erweist. Er schreibt, der Glaube, dass Wissenschaft und Technologie die Erde vor der kommenden Klimakatastrophe retten wird, ist irre. Nichts wird unsere Kinder und ihre Kinder von einer irdischen Hölle retten, außer weltweit organisierte Aktionen, vor allem aktiver Widerstand gegen die Gier des rohen Kapitalismus. Regierungen, Massenmedien, Wirtschaftswissenschaftler verbreiten verführerische Klischees, Wachstum, Konjunktur, Globalisierung und so weiter, die als Export von Demokratie getarnt sind, aber als Rechtfertigung der weiteren Vergiftung der Erdatmosphäre und der Ausbeutung der armen Völker dienen. Das Bewusstsein, dass alle Menschen Geschwister sind, muss den heutigen Zeitgeist ersetzen. Kooperation statt Konjunktur, Bescheidenheit statt unbegrenztem Konsum, Ehrfurcht vor dem Leben statt menschenähnliche Roboter. The human use of human beings, in Worten Norbert Wieners, diese müssen unsere heutigen Werte ersetzen, bevor es zu spät ist. Auch dieser dringend notwendige Veränderungsprozess beginnt bei jedem einzelnen Menschen, den Weizenbaum als Sonderfall mit seinen eigenen, besonderen Möglichkeiten betrachtet und dazu ermutigt, diese auszuschöpfen. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die eigenen Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeiten anzuwenden und Regeln und Einschränkungen, also die vielbeschworenen Scheren im Kopf, nicht zu akzeptieren und stattdessen kritische, notwendige, unbequeme Fragen zu stellen. Josef Weizenbaum liebte die Literatur, die Sprache, besonders die deutsche Sprache, die Sprache seiner Kindheit. In den 1990er Jahren, als er als Wanderer zwischen Amerika und Europa im Unterwegssein zu Hause war, hatte er ein Lieblingsgedicht, das ihm auf unspektakuläre und doch eindringliche Weise aus der Seele sprach. Der kleine Unterschied von Mascha Kaleko. In zwei Zeilen macht sie darin ihr Leben zwischen zwei Welten und zwei Sprachen nachvollziehbar. Es sei zwar dasselbe, ob sie statt Heimat Homeland und statt Gedicht Poem sage, aber gewiss, ich bin sehr happy, doch glücklich bin ich nicht. Das ganze kleine Gedicht lautet: Es sprach zu Mr. Goodwill ein deutscher Immigrant. Gewiss, es bleibt dasselbe, sag ich nun Land statt Land. Sag ich für Heimat Homeland und Poem für Gedicht. Gewiss, ich bin sehr happy, doch glücklich bin ich nicht. Die Genauigkeit der Sprache lag Weizenbaum am Herzen. Er vertraute auf die Kraft der Literatur. Er wusste, es sind Geschichten, alltägliche, biografische, genauso wie fantastische, erlebte, ebenso wie erfundene, mit deren Hilfe wir die Welt begreifen und unsere Erkenntnisse weitergeben. Die Dichter wissen das und vor noch gar nicht so langer Zeit, als die Trennung zwischen Wissenschaft und Kunst noch nicht so eine allgemein akzeptierte war, wussten es auch die Wissenschaftler. Geschichten entstehen aus der Lebendigkeit, Vitalität und Kommunikationsfreudigkeit. Sie sind keine Festschreibungen, sondern dynamische Schöpfungsprozesse. Geschichten verändern sich beim Erzählen und verändern die Erzählenden. Josef Weizenbaum war ein großer Geschichtenerzähler. Er hat die Kunst des Geschichtenerzählens in die Wissenschaft zurückgeholt. Das Buch zu seinem 100. Geburtstag am 8. Januar 2023 enthält Auszüge aus den Interviews, die ich von 1989 bis 2008 mit ihm geführt habe, sowie Geschichten, mit denen er seine Weltsicht offenbarte. Er hat sie mir erzählt, mit der Bitte, sie weiterzugeben. Und ich erzähle Ihnen jetzt oder stelle Ihnen jetzt einige dieser Geschichten vor. Kann der Computer uns verstehen? Kann der Computer uns verstehen? Wenn die Antwort darauf Nein wäre, also das ist jetzt Originalton und Weizenbaum, und im Großen und Ganzen glaube ich, sie ist Nein, dann sind viele Arbeiten zu diesem Thema hoffnungslos oder jedenfalls so beschränkt, dass die große Euphorie, mit der sie oft vorgetragen werden, nicht angebracht ist. Statt kann der Computer verstehen, könnte man auch fragen, kann der Mensch verstehen? Und da würde ich weiter fragen, kann der Mensch absolut verstehen? Kann ein einzelner Mensch einen anderen vollkommen verstehen? Auch hier ist die Antwort, nein, das können wir nicht. Ich will ein Beispiel geben. Es gab einmal ein großartiges Quartett in der Musikwelt, dergleichen werden wir nie wieder finden. Das waren Arthur Rubinstein, Gregor Piatigorsky, Jascha Heifetz und William Primrose. Und sie spielten in der New Yorker Carnegie Hall. Rubinstein hatte, wie es ihm oft passierte, den Faden innerhalb der Partitur verloren. Da flüsterte er zu Piatigorsky, wo sind wir? Und Piatigorsky antwortete, in der Carnegie Hall in New York. Das Märchen vom Bär und der Katze. Josef Weizenbaum erzählt, ich wohne in Cambridge, Massachusetts, ganz in der Nähe der Universität. Ich gehe dort spazieren, da kommt ein junger Mann auf mich zu und erinnert mich daran, dass er vor einigen Jahren in einer Klasse war, in der ich gelehrt habe. Er erzählte mir mit größter Freude und Begeisterung, er habe endlich ein Thema für seine Doktorarbeit gefunden. Ich gebe jetzt wieder, was er mir gesagt hat. Stellen Sie sich einen großen Bildschirm vor. Auf diesem Bildschirm sieht man in Living Color einen Bären und eine Katze. Vor dem Bildschirm sitzt ein kleines Mädchen. Nun wirft die Katze dem Bären einen Ball zu und er fängt ihn. Dann rollt der Bär den Ball zurück zu der Katze und alles wiederholt sich. Sehr süß, die Szene. Dann soll ich mir vorstellen, dass das kleine Mädchen zu dem System, jetzt nennen wir es ein System, spricht und sagt, lieber Bär, wenn dir jemand etwas gibt, solltest du Dankeschön sagen. Dann fängt es wieder von vorne an auf dem Bildschirm. Die Katze wirft den Ball zum Bären, der Bär fängt den Ball auf und sagt, thank you, little cat. So beschreibt es mir mein ehemaliger Student. Das ist seine Arbeit. Jeder, der etwas von Computern versteht, erkennt sofort, dass das außerordentlich schwierige Probleme aufwirft. Spracherkennung ist dabei. Das Mädchen tippt nicht auf irgendeine Taste, sondern sie sagt, lieber Bär und so weiter. Und dann handelt es sich um eine nahtlose Veränderung des Systems. Es ist nicht so, dass sich das System abschaltet und wir morgen ungefähr um dieselbe Zeit sehen werden, ob es gelungen ist. Nein, es passiert sofort. Es ist ungeheuer schwierig, so etwas zu schaffen. Ich konnte sofort erkennen, dass er seinen Doktor verdient hat, wenn ihm das gelingt. Jetzt wollte ich wissen, ob ich seine Forschungsaufgabe richtig verstanden habe und fragte, ob ich es ihm noch einmal mit meinen Worten erzählen dürfte. Natürlich. Ich sagte, okay. Ich sehe einen Piloten in einem Kampfflugzeug. Das System spricht zu ihm und sagt, Sir, da unten sehe ich eine Kolonne von feindlichen Panzern. Was soll ich machen? Der Pilot antwortet dem System auch in natürlicher Sprache, wenn du so etwas siehst, dann lass die Raketen los. Du sollst mich nie wieder danach fragen. Do it. Das System sagt dann Yes, Sir, und ist sofort umprogrammiert, genau wie der Bär. Und die Raketen gehen los. Das habe ich dem jungen Mann erzählt und ihn gefragt, ist es das? Da meinte er, na ja, das könnte man so sagen. Dann habe ich ihn gefragt, wer bezahlt für diese Forschung? Er antwortete, The Air Force. Willkommen, liebe Gäste, hier im Pixel, unserem gläsernen Aufnahmestudio und wo immer Sie diesen Podcast gerade hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Ich bin Steven Lundström vom Literaturradio Hörbahn und mein heutiger Gast ist Gunnar Wendt. Gunnar ist eine Institution in München, wenn es um Literatur, Kultur und in diesem Fall um Josef Weizenbaum geht. Es geht genauer um Computermacht und Vernunft. Hommage an Josef Weizenbaum. Kann man rausschneiden. Wir haben gerade etwas daraus hören dürfen. Es ist ein außergewöhnliches Buch über einen außergewöhnlichen Menschen. Es ist keine Biografie, kein reines Sachbuch und auch kein Roman. Es ist eher ein, aber lassen wir das uns von der Autorin gleich selbst berichten. Ich denke, wir dürfen gespannt sein, was wir über Josef Weizenbaum, seine Profession, seine Obsession, seine Wertvorstellungen, aber auch über das Verhältnis, das Gunnar zu ihm hatte, erfahren werden. Liebe Gunnar, ich begrüße dich ganz herzlich zu Hörbahn on Stage. Ich freue mich wirklich sehr, dass du zu uns gekommen bist. Ich freue mich auch. Ich habe hier eine interessante Frage für dich gefunden. Du kennst vielleicht die Karikatur mit Obelix, der sich über einen Rechner beugt und ruft, Do it or die. Tu es oder stirb. Wie ist das bei dir? Sprichst du mit deinem Computer? Beschimpfst du ihn? Drohst du ihm Prügel an, wenn er mal wieder abstürzt? Oder forderst du ihn auf, sich zu beeilen, wenn er mal wieder ewig lange braucht, um irgendwas ab- oder down zu loaden? Gute Frage. Komischerweise spreche ich mit vielen Gegenständen, aber mit dem Computer nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sollte man es manchmal mal tun. Aber eigentlich haben wir so eine schweigende Zuneigung, würde ich sagen. Also ich komme ganz gut damit klar. Ich habe auch bisher nicht so viel Grund gehabt, ihn zu beschimpfen oder so. Nein, ich spreche nicht mit ihm. Aber bemerkenswert, dass du, Gunnar, ein entspanntes Verhältnis zu diesen Dingen hast. Das finde ich toll. Computer und KI spielen ja in der Literatur und im Film schon seit langem eine wichtige Rolle. Häufig ist das Ganze dann auch sehr negativ besetzt. Ich denke da zum Beispiel an die Androiden namens Ash und Bishop aus der Filmreihe Alien, in der Sigourney Weaver die Hauptrolle spielt. Fällt dir neben Josef Weizenbaum nun eine Persönlichkeit oder auch ein literarisches Werk ein, das dich mit Bezug auf das Thema künstliche Intelligenz besonders interessiert und vielleicht auch in deinem Schreiben und deinem Arbeiten gerade an diesem Buch geprägt hat oder befördert hat? Kann ich eigentlich nicht sagen, weil natürlich es gibt in der Literaturgeschichte einige Beispiele, die man als künstliche Intelligenz bezeichnen könnte. Künstliche Wesen, die ganze Frankenstein-Geschichte zum Beispiel, die hat mich mal sehr, sehr beschäftigt. Mary Shelleys Frankenstein, einfach auch die Entstehungsgeschichte dieses Romans, die finde ich sehr, sehr spannend. In diesem Jahr ohne Sommer, in diesem Jahr, wo sie Urlaub machte und sich entschied, so eine Gruselgeschichte zu schreiben. Also für mich ist so ein bisschen, sind so die Gruselgeschichten oder auch von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann oder der Golem zum Beispiel von Gustav Meyrink. Das sind so Vorläufer, finde ich, von, wo auch immer der Wunsch ist nach einem künstlichen Wesen, die, was zugleich Faszination auslöst, aber auch Angst natürlich. Also immer auch der Zauberlehrlingsgedanke, was passiert, wenn ich sowas in die Welt setze, ist ja auch bei Frankenstein, dann gehorcht mir dieses Wesen nicht mehr. Und ja, in der Zeit, in der ich Josef Weizenbaum kenne, beziehungsweise gekannt habe, also wir haben uns kennengelernt 1989, und da war gerade wieder so ein künstliche Intelligenz-Boom. Da gab es so Wissenschaftler wie Marvin Minsky, Hans Moravec, die waren auch alle, also im MIT oder an einer anderen Elite-Universität in den USA. Und es war eine große Euphorie. Es hieß, man kann bald alles downloaden in einen Computer, also das ganze Bewusstsein und so weiter. Es war ein Wahnsinnshype. Es gab hier auch im Gasteig im Übrigen eine Veranstaltung, wo all diese Protagonisten dieser Szene auftraten und gegen und diskutierten. Es war total spannend. Das veräppte dann aber wieder. Also wie jetzt über diesen langen Zeitraum ist es auch interessant zu beobachten, wie KI mal eine Zeit lang so gehypt wurde und allgemeines Thema war und dann wieder langsam sich nivellierte, weil man sah, naja, so spannend ist es auch wieder nicht. Also es ist so viel passiert nicht und ist es wirklich Intelligenz oder so. Und gerade was Weizenbaum betrifft, der hatte ja 1966 mit ELIZA eigentlich das allererste KI-Programm entwickelt, auf dem bis heute alle basieren. Was sich verändert hat, es ist natürlich die enorme Rechengeschwindigkeit der Computer, die enorme Verarbeitungsfähigkeit und so weiter. Aber das Grundprinzip, dieses Gespräch mit dem Computer zu führen, das ist eigentlich geblieben. Ich kann das ja mal ganz kurz, ja, das finde ich auch gleich vorlesen. Also er hat, wie gesagt, ein Programm entwickelt am MIT, ELIZA, wo man sich unterhielt mit einem, in dem Fall war es Doktor, ein Psychiater. Und dieser Psychiater eben die Antworten gab, was wir heute von Siri und Alexa und was weiß ich kennen. Also, Weizenbaum selber hat in seinem Aufsatz ELIZA, a Computer Program for the Study of Natural Language Communications Between Man and Machine, von 1965, hat er ein Beispiel für die Unterhaltungssequenz mit ELIZA gegeben. Patient, also der Mensch, der vor dem Computer sitzt, sagt, ich fühle mich unglücklich. ELIZA, glauben Sie, dass Ihnen dieses Gespräch helfen kann, nicht mehr unglücklich zu sein? Patient, ich weiß nicht, aber ich brauche Hilfe, das ist klar. ELIZA, was bedeutet für Sie Hilfe? Patient, zum Beispiel, dass ich lerne, mich besser mit meiner Mutter zu verstehen. ELIZA, erzählen Sie mir über Ihre Familie. Patient, meine Mutter dominiert mich. ELIZA, nur Ihre Mutter oder noch jemand? Patient, mein Vater. ELIZA, Ihr Vater? Patient, Sie erinnern mich an meinen Vater, Sie sind ihm ähnlich. ELIZA, worin besteht diese Ähnlichkeit? Patient, Sie sind nicht aggressiv. ELIZA, woraus schließen Sie das? Patient, Sie streiten nicht mit mir und so weiter und so weiter. Also das Prinzip ist, es ist ein bisschen wie bestimmte Formen in der Psychotherapie, wo eine Zeit lang erzählt wird und dann aus dem Erzählten, also nicht dem aus dem direkt Gesagten, sondern das, was schon vorher eine Zeit lang erzählt wurde, wo dann plötzlich eine neue Frage herkommt, so dass man wirklich das Gefühl hat, da ist jemand, der mitdenkt und versteht. Und das natürlich, das war damals schon viele Psychiater, also einige haben gesagt, das ist ja toll, dann können wir unsere Erstgespräche so erledigen. Also dieser Wunsch, manche Sachen auszugliedern aus dem Beruf und so, war schon damals da. Ja, jetzt haben wir ja dann schon die ersten Einblicke auch in die Sicht der Person Josef Weizenbaum dann bekommen von dir. Ich möchte aber nochmal die Frage grundsätzlich stellen und dich bitten, für unsere ZuhörerInnen die Gäste hier im Studio etwas mehr zur Person selbst zu sagen, also wer Weizenbaum war und was ihn als Person ausgemacht hat. Und vielleicht auch nochmal, wie genau du mit ihm zusammengekommen bist. Ja, Josef Weizenbaum ist 1923 in Berlin geboren, das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Er hatte noch einen älteren Bruder, der Vater war Kürschnermeister und die Familie lebte, wie gesagt, in Berlin. und entschloss sich jedoch 1936, da war Weizenbaum 13 Jahre alt, zur damals noch nicht Flucht, aber zum Exil, zur Übersiedlung nach Amerika. Und für Weizenbaum war das eine starke, einerseits Entwurzelung, andererseits auch eine Chance. Er war sehr neugierig auf dieses neue Leben, aber er fühlte sich immer als Außenseiter. Natürlich, er kam als dorthin, kannte die amerikanische Geschichte nicht so, war mit der Sprache nicht so sicher. Und er meinte, auch deshalb habe er Mathematik gewählt, weil da die Sprache jetzt nicht so eine große Rolle spielte. Ob man Mathematik auf Deutsch oder Englisch, amerikanisch betrieb, war nicht so entscheidend. Aber dieses von außen kommen, dieses Außenseitertum hat ihn sehr geprägt. Und wie er immer wieder betont hat, hat er dadurch auch eine gewisse Skepsis entwickelt. Er ist nicht so leicht zu überzeugen gewesen oder einzuwickeln gewesen. Er hatte sich immer eine kritische Instanz bewahrt. Das war typisch für ihn. Ja, er hat sich zuerst durchgeschlagen, irgendwie ist dort zur Schule gegangen, durchgeschlagen mit Jobs und hat dann an verschiedenen Firmen hat er gearbeitet, bis ihn dann ziemlich früh dieser Ruf vom MIT ereilte und er dort eben Wissenschaftskarriere machte und Wissenschaftsgeschichte schrieb. Ich habe sein Buch Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft gelesen, aber vorher hatte ich ihn im Fernsehen gesehen in einer Talkshow, die hieß damals Arena, das war so eine Talkshow für junge Leute. Und da sagte er diesen Satz, die Ohnmacht des Einzelnen ist eine Illusion, hinter der wir uns verstecken. Es ist eine der gefährlichsten Illusionen überhaupt. Und es hat mich total aufgerüttelt, weil ich dachte, wie kann er das sagen? Wie jeder Einzelne, als Einzelner ist man nun mal nicht so mächtig und so. Aber als ich dann genauer überlegt habe, ich gesagt, natürlich, er hat recht. Er hat total recht. Wir verstecken uns dahinter. Wir machen uns kleiner, als wir sind. Und ich fand es einfach sehr faszinierend. Dann habe ich Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft gelesen. Sein Hauptwerk. Und damals habe ich Radiosendungen gemacht bei der Jazzwelle Plus, einem hier in München und in Hamburg bestehenden freien Radiosender und habe dort eine Sendung zu dem Thema gemacht und habe dort einen Mathematiker interviewt, habe Teile aus Macht der Computer und Macht der Vernunft vorgelesen, also eine einstündige Sendung zu dem Thema. Die habe ich an den Surkamp Verlag geschickt, wo das Buch erschienen war. Statt eines Manuskripts hatte ich damals waren es ja noch, das war wie gesagt 89, da waren es diese Tapes, diese kleinen Kassetten, habe ich hingeschickt und dachte, und der Surkamp Verlag sagte mir, das ist doch toll, schicken Sie doch Professor Weizenbaum 1 ans MIT. Und ich habe gedacht, naja, der wird was Besseres zu tun haben, als sich irgendwelche Tapes aus Europa anzuhören und so. Aber ich dachte, es ist ja auch nichts verloren, ich schicke es einfach hin. Habe es hingeschickt und dann war eine Zeit lang, ja, wie ich es mir dachte, es passierte gar nichts und so. Und ungefähr 2-3 Monate später erhielt ich einen Anruf. Ja, hier ist Josef Weizenbaum, ich bin in München, ich halte einen Vortrag im Deutschen Museum und ich habe Ihre Sendung gehört, die fand ich super toll, oder super toll hat er sich ja nicht gesagt, er fand sie sehr, sehr gut und würde gerne mit mir darüber reden, ob ich Lust hätte, zu seinem Vortrag zu kommen und zum Abendessen. Und ich war völlig perplex und damit hatte ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Dann bin ich zu dem Vortrag gegangen und am nächsten Tag haben wir uns zum Abendessen hier im City Hilton, wo er wohnte, getroffen. Es war lustig, vorhin, als ich hier zu dieser Veranstaltung kam, bin ich genau da vorbeigegangen und da fiel mir natürlich ein, da habe ich ihn das erste Mal gesprochen. Ich habe dann gesagt, dass ich es toll fände, wenn ich nicht nur eine Sendung, wie ich es gemacht habe, über ihn mache, sondern auch mit ihm, also ein ausführliches Interview. Und dann hat er gesagt, ja, okay, wenn er das nächste Mal hier in der Nähe ist, dann macht er das gerne. Und er war zu diesem Zeitpunkt gerade noch nicht emeritiert, aber er war schon sehr, sehr häufig zu Vorträgen in Deutschland. Das hatte sich, wie er mir dann erzählt hat, so allmählich entwickelt. Ich weiß nicht mehr genau, wann er das erste Mal dort war. Und das erste Mal war es für ihn sehr schwierig. Vor allem, wenn er Leute in einem bestimmten Alter sah, dann hat er natürlich immer gedacht, was haben die während der Nazizeit gemacht? Also dieser Gedanke war für ihn schon ständig präsent. Aber er sagte dann, bei seinen Vorträgen hatte er aber sehr viel mit jüngeren Leuten zu tun gehabt, so dass das irgendwann immer mehr verschwand hinter den tollen Erfahrungen, die er gemacht hatte. Das auf jeden Fall. Und also bei der nächsten möglichen Gelegenheit kam er nach München und wir machten ein ausführliches Interview. Daraus entstand dann auch, dann entschlossen wir uns, ein Buch daraus zu machen. Und so entstand tatsächlich eine Freundschaft. Ich habe ihn auch einige Male in Cambridge, in Massachusetts besucht, und seine Töchter kennengelernt und bis er dann wieder, das hat er nicht gern gehört, er ist nicht nach Deutschland zurückgegangen, aber er ist dann, irgendwie hat es ihm dann doch immer mehr nach Deutschland gezogen, er ist dann nach Berlin gegangen, hat da seine letzten Lebensjahre verbracht, und zwar in unmittelbarer Nähe der Straßenecke, wo er aufgewachsen war. Hat er denn auch was dazu gesagt, was da in ihm vorging, als er zurück nach Deutschland kam, um dauerhaft zu bleiben? Also ich kenne das auch von Margot Friedländer zum Beispiel, die ja auch guten Grund hatte, dieses Land zu meiden und dann doch am Ende zurückkam, gerade um die Erinnerung an das, was geschehen ist, wachzuhalten und dafür zu sorgen oder dazu beizutragen, dass es nie wieder geschieht. Wie hat er das empfunden? Hat er darüber mit dir gesprochen, was da so in ihm vorging? Ja, das war natürlich, wir haben darüber gesprochen. Ich muss sagen, dass es für ihn so war, wenn ich sein Leben von jetzt, also aus der Distanz betrachte, dann sehe ich natürlich am Anfang diese Geschichte, das jüdische Leben in Berlin, in Deutschland, wo er allerdings, auch damit hat er sich sehr kritisch auseinandergesetzt, wo er sagte, da hat er schon Rassismus erlebt, aber genau den Rassismus gegenüber den Ostjuden, weil er hatte einen Freund, einen ostjüdischen Freund, und das wollte der Vater überhaupt nicht. Der Vater fühlte sich eher als Deutscher. Also und das war die eine Geschichte. Und als er dann nach Amerika ging und sich dort sein Leben aufbaute als Wissenschaftler, diese amerikanischen Jahre, da spielte das Judentum für ihn eine ganz untergeordnete Rolle. Er hatte eben, wie gesagt, lebte mit seiner Frau, 4 Töchtern. Und das kam eigentlich erst wieder mit seinen zunehmenden Besuchen in Deutschland. Die, wie ich vorhin schon gesagt habe, so begann, dass er zuerst immer sich gefragt hatte, was mache ich jetzt mit diesen Menschen, was haben die gemacht in der Zeit und will ich überhaupt mit denen zu tun haben und so. Aber etwas, was er immer geliebt hat, war die deutsche Sprache. Das hat ihn auch irgendwo nach Deutschland gezogen, immer mehr. Und er fühlte sich auch zunehmend eben hier in bestimmten Institutionen, wo er auch Vorträge hielt, sehr wohl. Er hat sehr oft auch wurde er oft eingeladen, zum Beispiel beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos und auch bei so großen Veranstaltungen. Und einmal habe ich es erlebt, das war dann eigentlich ein Missverständnis, da dachten alle, er sei so ein großer Computerbegeisterter. Und als er dann als Kritiker auftrat, da merkten sie erst, aber da saß er schon auf dem Podium, dass sie den Falschen eingeladen hatten. Solche Sachen gab es einfach mit ihm. Er hatte auch sehr viel Humor und solche Sachen konnte er auch sehr, sehr genießen. Noch eine Frage vielleicht zum Persönlichen von Josef Weizenbaum. Du hattest ja erwähnt, dass er, als er Deutschland verlassen musste und nach Amerika kam, dass er sich als Außenseiter gefühlt hat und eigentlich Zeit seines Lebens dieses Gefühl mit sich trug. Das finde ich persönlich sehr interessant, weil ich auch vergleichbare Erfahrungen, also natürlich in ganz anderen Kontexten, auch selbst gemacht habe. Hat er mit dir darüber gesprochen, über dieses Gefühl, Außenseiter zu sein? Und wie hat sich das für ihn dann zum Beispiel ganz konkret auch in den Vereinigten Staaten geäußert, als er in die Schule ging oder wie auch immer? Ja, in der Schule hat es sich so geäußert, dass die anderen Kinder, die waren amerikanisch sozialisiert, die kannten die amerikanischen Feiertage, die Bräuche und alles, das war alles für ihn irgendwo neu. Hm. Und dann später als Wissenschaftler war es einfach so, dass er ein Außenseiter war, weil er eben sich nicht nur auf sein eigenes Fach beschränkt hat, sondern weil er sich selber ganzheitlicher verstand oder verstehen wollte. Er wollte sich nicht nur auf seine Wissenschaftskarriere reduzieren lassen, und da war er auch ein Außenseiter. Und er war vor allen Dingen eben ein ernstzunehmender Kritiker, des Ganzen, dieses Hypes um den Computer. Und er war natürlich ein Kritiker, der selber auch Pionier war und Entwickler war. Und der war natürlich nicht so leicht auszuhebeln, als wenn ein Kritiker von ganz außen kam. Also er wusste immer, wovon er sprach, aber er war da einer von den wenigen. Ähnlich wie Noam Chomsky zum Beispiel, mit dem er auch sehr befreundet war. Also das waren schon, oder das sind er ja noch, Chomsky lebt ja zum Glück noch, sind wirklich Leute, die sich nicht haben irgendwo auf eine Rolle fixieren lassen, sondern das getan haben, was sie für richtig hielten. Und das darin lag schon ein großes Außenseitertum. Und sonst, man hat es ihm einfach auch angemerkt. Nur er hat eben gesagt, es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann hat er eben erkannt, dass dieses Außenseitertum ja nicht nur negativ besetzt ist, sondern auch was Positives. Und er hat versucht, dieses Positive weiterzuentwickeln und zu leben. Hat er dazu mal was gesagt, zu diesem Wechsel von Deutschland in die Vereinigten Staaten? Ja, ich glaube, wenn man das in dem Alter, in dem er war, da überwiegt dann auch dieses Neue und auch Faszinierende von Amerika. Ich glaube, das ist anders, als wenn man, es kommt drauf an, glaube ich, in welchem Alter man das tut. Das hat er eigentlich, er hat da einfach seine Chancen genutzt und vieles, was man dann im Nachhinein erzählt, ich kenne das ja aus den Biografien, die ich geschrieben habe, im Nachhinein ist ja auch sehr viel Interpretation immer dabei, die man vielleicht unmittelbar in der Zeit gar nicht so empfindet. Was natürlich für ihn typisch war, er sprach Deutsch mit einem starken Akzent, er sprach Englisch mit einem starken Akzent. Also da schon äußerlich oder von Anfang an war er schon als jemand, der von woanders kam, zu identifizieren. Das hat sich auch nie gelegt. Ja. Noch eine Frage hätte ich, bevor wir dann direkt zum Buch kommen. Und du hast es schon auch in deiner Vorstellung der Person auch schon angesprochen. Du hast ja viel mit ihm zusammengearbeitet. Mhm. Und unter anderem gab es dann eben 2006 gemeinsam mit Josef Weizenbaum habt ihr einen Sammelband herausgegeben mit dem Titel Wer erfindet die Computermythen? Mhm. Erschienen ist das Ganze im Herder Verlag. Mhm. Wie kam es genau zu diesem Projekt und worum geht es dabei? Zu dem Projekt kam es durch das erste ausführliche Interview, was ich fürs Radio gemacht habe. Und dann haben wir gesagt, da könnte man noch sehr viel anknüpfen, da könnte man noch sehr viel weitermachen. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns über Themen unterhalten, Themen entwickelt. Jeder hat die Themen genannt, die sie oder er eben gut fand. Und so ist es entstanden. Und wir hatten vorher schon ein Buch beim Herder Verlag gemacht. Nein, Wer erfindet die Computermythen ist ein Interviewband. Herausgegeben habe ich zusammen mit Franz Klug einige Vorträge von Weizenbaum unter dem Titel Computer, Macht und Gesellschaft. Das ist ein Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. Das sind Vorträge, die wir in eine schriftliche Form gebracht haben und kommentiert haben und so. Und aber dieses Wer erfindet die Computermythen und das darauffolgende Wo sind sie, die Inseln der Vernunft? Die beiden Bücher sind Gesprächsbände, eigentlich Biografien. Eigentlich ist es schon seine Biografie in Gesprächsform. Kommen wir dann jetzt direkt ins Buch und der Begriff fiel auch schon, nämlich Eliza. Mhm. Entwickelt hat er das Ganze ja in den Jahren 1964 und 66. Ja, und ich würde dich jetzt bitten wollen, uns mit Eliza ein bisschen bekannt zu machen. Ich habe bei der Recherche festgestellt, dass Eliza auch als einer der Vorläufer, Vorfahren des Chatbots gilt. Mhm. Das wäre jetzt natürlich spannend und ist ja auch, steht im Zentrum auch seiner Arbeit und dessen, was er dann auch gemacht hat. Eliza hat, Josef Weizenbaum hatte sehr viel Fantasie und auch so Lust am Spielen, am Entwickeln und so entstand eben sein Programm Eliza. Ich habe ja vorhin eigentlich schon erzählt, worum es dabei geht, dass es ein Gespräch simuliert, wenn man so will, dass man mit dem Computer sich unterhält, das Gefühl hat, da ist jemand. Und er hat es vor allen Dingen, man hätte ein anderes Thema wählen können, aber er hat eigentlich ein psychiatrisches Gespräch gewählt für Eliza. Und so wie ich es vorhin vorgelesen habe, gab es ja die Fragen und die Antworten dazu. Und er wollte damit ein bisschen provozieren, er wollte die Leute aufrütteln und merkte plötzlich, die nehmen das alle ernst. Und das war für ihn einfach, das war für ihn, glaube ich, ein Schock. Das hat er überhaupt nicht erwartet. Vor allen Dingen eben nicht, dass die Psychiater das ernst nehmen und sagen, ja, das ist ein toll für unser Erstgespräch. Und da hat er noch gesagt, er dachte, wie verstehen diese Leute ihre eigene Arbeit, wenn sie durch so ein einfaches Programm zu ersetzen sind? Das ist ja, diese Frage kann man ja heute auch öfter mal stellen, wenn es um KI geht. Und dann gibt's noch eine witzige Geschichte. Dann sah er, dass auch seine Sekretärin, mit der er die ganze Zeit zusammengearbeitet hat, dass die eben auch mit Eliza die Kommunikation aufnahm, vor dem Computer. Und er ist dann zu ihr hingegangen und dann bat sie, in den Raum zu verlassen und sagte, das sind doch so intime Dinge, die ich mit Eliza jetzt bespreche. Und er dachte, das hat er überhaupt nicht verstanden, weil er sagte, sie war doch dabei, wie er das entwickelt hat, oder sie hat doch auch die Schwierigkeiten und alles gesehen. Aber dieses Programm hatte so eine Eigendynamik und so eine Verführungskraft, dass sie das Gefühl hatte, ja, sie spricht jetzt da mit einem Menschen, der sie gut versteht und ja. Das fand er, das wurde ihm dann allmählich doch ein bisschen zu viel und, vor allem hat er nicht gedacht, dass er so genau erklären musste, wo diese Grenzen von Eliza sind. Mhm. Ja, und wie gesagt, es ist eine Vorläuferin der aktuellen Chatbots, was man auch im Moment überall lesen kann. Also es wird heutzutage, eine Zeit lang hat man wenig darüber gelesen, jetzt ist es auch wieder Thema. Ich habe ja schon gesagt, das sind diese Wellenformen, wo dann KI zum großen Thema wird, dann wieder weniger und im Moment ist es wieder sehr gehypt. Dieses Eliza und das, was die Menschen dann daraus gemacht haben, das wird ja hier in dem Buch auch beschrieben, das hast du eben auch schon mehrfach ausgeführt, hat dann ja bei ihm dazu geführt, dass er sich, ja, wenn man so will, vom Informatik-Fan zum Skeptiker entwickelt hat. Ich finde das sehr interessant, diesen Prozess. Vielleicht können wir diesen Prozess noch ein bisschen ausloten. Ich finde es spannend, denn wenn ich mir so überlege, ich war noch nie in der Situation, aber ich gehe zu einem Psychiater und spreche mit ihm über mich selbst. Und letzten Endes öffne ich mich ja komplett. Wo genau ist jetzt der Unterschied zwischen dem sich Öffnen gegenüber einer Person und dem Computer? Da hattest du auch schon so Ansatzpunkte eben genannt. Also was hat ihn wirklich genau da so aus der Bahn geworfen, dass er so intensiv dann später auch diese Probleme benannt und in die Öffentlichkeit getragen hat, die damit verbunden sein könnten? Ja, dass die Menschen sich unkritisch ausliefern. Das war das. Also was er ja immer sagt, dass der Einzelne einfach mitmacht und fraglos Dinge übernimmt und tatsächlich, er hat sich einfach nicht vorstellen können, dass man einem Computer Dinge anvertraut. Das war für ihn gar keine Frage. Wie gesagt, er hat es viel, viel spielerischer gesehen und das war für ihn, der Punkt, er hat es von Anfang an auch skeptisch gesehen, es ist nicht so und natürlich, was immer parallel bei ihm lief, war eben schon die Faszination an der Wissenschaft, die Faszination an der Mathematik. Also das ist bis zum Schluss geblieben. Es ist bis zum Schluss ist das parallel gelaufen. Aber einfach auch zu sehen, ja, Menschen denken gar nicht weit darüber nach, sondern es ist ja heute auch manchmal so, wenn man sich anschaut, was im Internet Leute über sich schreiben, das glaubt man ja manchmal gar nicht. Also was Menschen einfach dann in die Welt setzen und eben in seinem Fall einem Computer gegenüber, das ist eben, er vermisste da bei den Benutzern die kritischen Instanzen, wenn man so will. Es ist nur spannend, du hast dann ja auch dankenswerterweise im Band weiter hinten, kommen dann so Kurzgeschichten ist der falsche Ausdruck, so kurze Statements über 1, 2, 3 Seiten über bestimmte Punkte. Mhm. Und unter anderem geht es dabei in einer dieser Geschichten um das Expertentum. Also ich weiß jetzt nicht den genauen Titel, aber eben, dass man sich als Mensch, das Beispiel führt da an, man geht zum Arzt, zu einem HNO-Arzt meinetwegen, und vertraut ihm, weil es da halt an der Wand hängt ein Diplom, irgendein Schein, der ihn als Experten ausweist. Und er beschreibt es dann ganz anschaulich und sehr schön, wenn man durch die Tür tritt in die Praxis oder in sein Besprechungszimmer, gibt man quasi seinen kritischen Verstand an der Garderobe ab. Dasselbe passierte dann jetzt, so habe ich es jetzt beim Lesen empfunden, ja letzten Endes auch, wenn man sich Eliza gegenübersetzte. Er hat also die Gefahr, dass man sich als Mensch gegenüber einem anderen Menschen komplett abhängig macht oder sich ihm ausliefert, hat er ja erkannt und formuliert. Warum hat ihn dann das Computerproblem so sehr beschäftigt? Ich meine, im Prinzip passiert uns Menschen das oder kann uns Menschen das ja in jeder Situation geschehen und passierte uns auch lange, bevor es überhaupt Computer gab. Ja, ich glaube, das Expertenproblem, das war für ihn auch, das gehört mit eher zu dieser Frage, zu der Frage, dass ich meine eigenen eben, das ist schon gesagt, meine kritischen Fakultäten oder wie auch immer ich das nennen will, benutze. Und er meinte, oder das hat er oft bemängelt, dass er sagte, okay, wenn jemand in einem Fachbereich ein Experte ist, dann ist es ja okay, auch dass ich das akzeptiere. Aber was ihn gestört hat, ist, dass der dann ein für alle Male für alles als Experte galt. Also er hat auch immer zum Beispiel gesagt, er fliegt, also sitzt im Flugzeug, jemand fragt ihn, was machen Sie? Und er sagt, ja, bin am MIT, Informatiker und so weiter, dass er dann sofort, wenn die hören MIT, Elite-Universität, glauben, dass er über alles Bescheid weiß. Und das hat ihn selber wahnsinnig gestört, so diese Bereitschaft, sich sofort jemandem auch unterzuordnen, also gerade einem Wissen unterzuordnen, das gehörte für ihn vor allen Dingen dazu. Und das ist jetzt, wie du sagst, jetzt auch ganz unabhängig von Computern, auch in ganz anderen Bereichen, wo er, das hat man ja auch manchmal heute in Talkshows da kommen Leute in Talkshows und man fragt sich wirklich, ja okay, interessiert mich jetzt, was diese Person, die was ganz anderes macht, politisch zu sagen hat, oder interessiert mich das und das? Das ist ja eine weit verbreitete Geschichte, die wir heute ganz normal finden. Und das fand er einfach, das hat ihn auch gestört. Auch selber auf so einen Sockel gesetzt zu werden, nur weil er da Professor war und vielleicht in einem Bereich wirklich so ein Crack war, wie man sagen würde. Aber das heißt ja nicht, dass er in allen Bereichen diesen Durchblick haben musste. Ne? Er macht es ja sehr anschaulich, wie er diese Skepsis gegenüber, ja, nicht nur jetzt der KI und dem, was sie quasi trägt, nämlich den Rechnern, ausführt. In den Geschichten, so wie er das darstellt, ist die Skepsis sehr, sehr dominant. Ich finde das sehr spannend und ich muss, damit keine Missverständnisse aufkommen, ich finde mich in vielen seiner Geschichten auch wieder. Also die Punkte, die er erwähnt, wie zum Beispiel mit Bezug auf das die Selbstverantwortung, die man trägt, sich selbst immer wieder in Beziehung zu setzen mit dem, was um einen herum geschieht. Mhm. Die Frage, habe ich den Mut, gegen etwas aufzustehen, wenn alle anderen dafür sind, zum Beispiel. Das finde ich sehr beeindruckend, das hat mich auch sehr angesprochen. Ich habe nur manchmal das Gefühl beim Lesen dieser kurzen Texte gehabt, vielleicht hat er das nicht so gemeint, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er sehr, sehr stark dann das Ganze polarisiert, ins Extreme wendet. In diesem kleinen Text über das Expertentum zum Beispiel sagt er ja auch in einem kurzen Satz, klar, ohne Expertentum würde die Welt zusammenbrechen. Denn wenn wir für alles selbst Experte sein müssten, wollten, könnten, ja, kämen wir ja zu nichts. Habt ihr auch, oder hast du vielleicht auch mit ihm über diese Vehemenz, mit der auch seine Position oft völlig zu Recht, keine Frage, vorgetragen hat, hast du mit ihm auch darüber gesprochen, warum diese Werbe auch in seinen Texten und in seinem Auftreten so hervorkam? Also ich habe es eigentlich nicht so empfunden, muss ich sagen. Also insofern war das jetzt nicht für mich so ein Thema. Ich fand einfach, was ich gut fand, weil ich habe ihn ja in vielen Vorträgen erlebt, war das, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, dass er viele Dinge in Geschichten gekleidet hat. So dieses, ein Geschichtenerzähler zu sein, ein begnadeter Geschichtenerzähler. Das hat mich schon fasziniert. Und in diesen Geschichten, natürlich nimmt man da unter Umständen ein bisschen, nicht, ich will nicht sagen Extrempositionen ein, aber man geht natürlich auf die Pointe. Das ist ganz klar. Aber also eigentlich lag ihm jede Art von extremer Polarisierung sehr, sehr fern. Er war jemand, der auch mit Menschen, vor allen Dingen mit Menschen sprach, die ganz andere Auffassung war. Und er freute sich immer bei Veranstaltungen, wenn er kritisiert wurde, weil das gab ihm die Chance, ja, auch, wenn man so will, auch heftig zu reagieren. Er war auch temperamentvoll, klar. Aber ich fand es einfach mit dem Geschichtenerzählen toll, weil das oft in der Wissenschaft heute gar nicht mehr der Fall ist. Weil vieles so abgehoben ist, weil so diese Trennung, das eine ist Literatur, das andere ist Fiktion, das ist Wissenschaft. Und das war ja mal eine Zeit lang anders, wo die also rein philosophisch gesehen schon. Und dass er das einfach so macht, das fand ich sehr gut und auch beeindruckend. Und weil, wenn man so eine Form wählt, muss man eine Sache ja auch gut verstanden haben. Je einfacher man sie darstellt, desto besser muss man sie verstanden haben. Es ist sehr viel leichter, Dinge kompliziert zu erzählen, wiederzugeben, als wirklich auf den Punkt zu kommen. Das war bei ihm, fand ich, sehr gut. Du kennst ja nun Herrn Weizenbaum wirklich gut durch eure vielen und tiefgründigen Gespräche. Was meinst du, würde er jetzt zu den neuesten technischen Entwicklungen so zu sagen haben? Also es gibt ja mittlerweile auch im medizinischen Bereich oder auch im Bereich der Psychologie mittlerweile Apps, mit denen man quasi sich selbst in einem ersten Schritt mal orientieren kann, sagen wir es mal so. Mhm. Man hat quasi, ich habe es nicht ausprobiert, ich weiß es nicht, aber man kann quasi so eine Art Vorgespräch selbst vornehmen, bevor man dann zum Experten geht. Es gibt andere Dinge, wie dass mittlerweile die KI in der Lage ist, zum Beispiel MRTs, Röntgenbilder oder was auch immer, so zu lesen, dass tatsächlich die Fehlerquote, die durch den Menschen in diese Interpretation dieser Medien reingetragen werden kann, minimieren. Was meintest du, würde er zu all diesen neuen Entwicklungen, die ja doch zum Teil nach seinem Tod erst auch aufkamen, was würde er dazu sagen? Ja, das ist schwer. Schwer für jemand anders zu sagen, was gerade für jemanden wie er, weil er hatte, gerade das fehlt mir auch manchmal in Gesprächen. Er hatte oft so eine überraschende Wendung, auf die kein anderer gekommen ist. Das fand ich oft faszinierend. Dann nochmal zu sagen, ja, aber man kann es auch so sehen. Mhm. Was jetzt die Medizin angeht, da fand er auch den Fortschritt natürlich sehr, sehr gut, aber hat von Anfang an gesagt, dass leider dann auch die Medizin für die, gerade in Amerika, für den Großteil der Bevölkerung, ist die Medizin oder ist die ärztliche ist oder Krankenhäuser, der Aufenthalt in Krankenhäusern fast unmöglich. Also damals waren in Amerika schon Verhältnisse wie hier teilweise, Kliniken mussten schließen und so weiter. Das ist natürlich auf der einen Seite der Fortschritt, der sehr viel Geld kostet, auch diese Geräte, diese MRT-Geräte und so weiter. Und auf der anderen Seite die negative Seite haben, dass die Breite der Medizin vernachlässigt wird und viele Leute gar keinen Zugang mehr dazu haben. Also das war das, was er damals schon auch immer befürchtet hat. Natürlich, darum habe ich auch gesagt, er hatte auch diese Faszination an der Naturwissenschaft, Mathematik und überhaupt, die war bei ihm wirklich da, immer parallel auch dazu. Also er war jetzt nicht jemand, der sagt, das darf man alles nicht machen, aber er hätte sich schon gewünscht, dass es irgendwo ein bisschen anders auch reglementiert wird, damit mehr Menschen wirklich Zugang haben und damit es nicht so eine Elite-Medizin wird. Ich habe jetzt, wir haben jetzt hier ein paar Statements, kurze Sätze von ihm zusammengetragen, von Weizenbaum, die ich dir gerne vorlesen möchte und möchte dich um deine Meinung dazu bitten. Es sind wirklich sehr prägnante Zitate, die sich hören lassen, das kann man schon sagen. Das erste wäre: Das Internet ist ein großer Misthaufen, in dem man allerdings auch kleine Schätze und Perlen finden kann. Was fällt dir spontan dazu ein? Ja, eigentlich ganz gut gesagt, finde ich. Also es stimmt ja. Ich würde es jetzt nicht als Misthaufen, das finde ich ein bisschen stark irgendwie. Aber man muss suchen, man kann tolle Sachen finden. Es kann aber auch sein, dass man sucht und sucht und nichts findet. Es ist immer die Frage, wie geht man an die Sachen ran? Und man braucht eigentlich, wie für jede Recherche auch, es ist ja eigentlich eine Art von Recherche, man braucht eigentlich schon ein bisschen Vorbildung, um das erkennen zu können auch. Ein anderes spannendes, das ist wahrscheinlich seit Jahrzehnten, seit Generationen ein heiß diskutiertes Thema. Er sagt, das Fernsehen ist die größte kulturelle Katastrophe, die die Erde in der Zeit, an die wir uns erinnern können, erlebt hat. So würde ich es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, er hat das Fernsehen sehr kritisiert, weil er gesagt hat, das Fernsehen ist eigentlich eine ganz tolle Errungenschaft, wir könnten so tolle Sachen damit machen, aber was machen wir damit, was wird gesendet? Und dann hat er das genau aufgezählt, was eben auch wirklich gesendet wird. Also das kann man ja sagen, dass da eine Chance verpasst wurde oder oft verpasst wird. Ich glaube, wenn man eine Aussage nimmt, die in einem bestimmten Kontext entstanden ist, dann ist das ja oft eine Replik oder es ist eine Provokation. Also das würde jetzt, glaube ich, nichts, was er jetzt schreiben würde, sondern also vielleicht als Antwort auf jemanden sagen würde. Das nächste kommt dann auch wieder direkt zur Sache der Computerei. Der meiste Schaden, den der Computer potenziell zur Folge haben könnte, hängt weniger davon ab, was der Computer tatsächlich kann oder nicht kann, als vielmehr von den Eigenschaften, die das Publikum dem Computer zuschreibt. Mhm. Ja. Komplett. Da frage ich mich nur, ich meine, Computer und die KI, die von ihm ja technisch dann auch ermöglicht wird, das ist natürlich etwas relativ Neues. Aber so selbst als Altorientalist und Ägyptologe, der mit Papyri und irgendwelchen Keilschriftinschriften zu tun hat, stellt sich mir schon die Frage, ob das nicht im Prinzip für jedes Medium gilt, das wir Menschen schaffen. Die entwickeln dann auch so ein Eigenleben. Mhm. Ist es, ich komme immer wieder mal auch auf diese Intensität, mit der er sich mit dem Computer und der KI auseinandergesetzt hat. Also für mich ist es im Prinzip letzten Endes auf einer Stufe, funktional und wie auch immer. Hat er sich auch mal dazu geäußert, quasi zum Verhältnis von Computerei und anderen älteren Medien, die schon davor bestanden haben, hat er das mal in Beziehung zueinander gesetzt? Das war für ihn immer ein Thema, dass nicht das Medium an sich, welches auch immer, ob es ein älteres oder neues ist, dass es das ja gar nicht gibt, sondern es ist ja eingebaut in eine bestimmte Gesellschaft und wird also auch von bestimmten Menschen benutzt. Und da fängt er dann an mit dem Moment von, dass man seine kritischen Fakultäten nicht außen lassen sollte, sondern auch den Medien gegenüber anwenden sollte. Und ich glaube, das trifft für so gut wie alle Medien zu. Das nächste ist besonders schön, das nächste Zitat. Die Erde ist ein Irrenhaus. Dabei könnte das bis heute erreichte Wissen der Menschheit aus ihr ein Paradies machen. Mhm. Was fällt dir spontan dazu ein? Das finde ich ja ganz toll. Es geht ja um die gleiche Sache. Wir haben so viele Möglichkeiten und wir nutzen sie nicht. Wir wissen ja eigentlich alle auch, was zu tun ist. Es fängt ja auch, ist ja auch mit der Natur ganz genau das Gleiche. Es ist ja nicht so, dass wir das alles nicht wissen, sondern wir wissen vieles, wir tun's nicht. Und das ist der Unterschied. Und deshalb wird es kein Paradies werden, wenn wir so weitermachen. Aber sucht er da nicht nach etwas, was im Prinzip eigentlich aufgrund unserer menschlichen Natur, so wie der Mensch halt gestrickt ist, ausgeschlossen ist? Ich würde eher dazu tendieren, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen ja düster klingt, ist aber gar nicht so gemeint, dass der Mensch eher dazu in der Lage ist, sich die Hölle auf Erden zu schaffen als das Paradies. Wir haben zwar alle Möglichkeiten, kultureller Art und was auch immer, genau das zu verwirklichen, was ihm vorschwebt, aber ist das eigentlich überhaupt für den Menschen möglich, sich das Paradies auf Erden zu schaffen? Ich glaube, ich habe fast den Eindruck, wir Menschen können mit einem vollkommenen Zustand in der Welt, kämen wir gar nicht zurecht. Ja, was wäre ein vollkommener Zustand? Das ist die Frage, ne? Okay, machen wir da weiter. Hast du eine Idee, was er mit Paradies gemeint haben könnte in diesem Zitat? Also du kennst ihn ja wirklich sehr gut. Was würde ihm da vorschweben? Einfach ein friedliches, freiheitliches Zusammenleben. Und was eigentlich möglich sein müsste, weil man hat die Möglichkeiten, man hätte die Möglichkeit, den Hunger zu bekämpfen und so weiter. Aber im Moment ist die Welt ja in einem Zustand, wo, wie du schon sagst, die Hölle wirklich näher ist als irgendwelche, auch nur Ideen von Paradies, klar. Das nächste ist sehr schön, aber das trage ich jetzt nicht komplett vor. Da geht es um die ständige Erreichbarkeit in unserer Welt heutzutage. Da muss ich auch sagen, bin ich mit ihm völlig überein. Ich glaube, die Welt war schöner, als man nicht ständig angerufen werden konnte, obwohl es natürlich seine Vorteile hatte. Das letzte Zitat, was ich jetzt noch dir vorlesen möchte und dann nochmal mit dir ins Buch reingehen möchte, ist folgendes. Unser Tod ist der letzte Service, den wir der Welt leisten können. Würden wir nicht aus dem Weg gehen, würden die uns nach uns folgenden Generationen die menschliche Kultur weder nicht frisch erstellen können oder nicht frisch auferstehen lassen können. Sie würde starr, unveränderlich werden, also sterben. Und mit dem Tod der Kultur würde alles Menschliche auch untergehen. Mhm. Spricht dich das auch aus Interesse an deiner Person, spricht dich das an? Trifft da bei dir einen Punkt mit also diesen Gedanken? Das ist ja eigentlich in dem Kontext gemeint, die KI damals, vor allen Dingen die KI-Forschung, für die war immer die Unsterblichkeit ein Thema. Also wenn wir die Menschen wenn wir den Geist downloaden können, dann wird der Mensch, der ja durch deinen Körper nur begrenzt ist, dann wird er unsterblich. Also und er hat immer die These vertreten, nein, gerade das Sterbliche, also das zum Leben der Tod gehört, das ist das Menschsein vor allen Dingen. Und das eröffnet auch den nächsten Generationen die Chance, überhaupt weiterzumachen. Also nicht dieses Konservieren von was, sondern sich in diesen Fluss begeben und anderen die Chance eben auch geben, Dinge weiterzumachen. Also in dem Kontext hat er solche Äußerungen getan. Ja, danke. Das ist eine wichtige Einordnung für dieses Zitat. Ich möchte jetzt noch gerne noch einmal, wir haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, du hast auch schon was daraus vorgetragen, zu den Geschichten von Weizenbaum kommen, die hinten in der zweiten Hälfte des Buches auftauchen. Was macht diese Geschichten deiner Meinung nach aus? Was ist ihr Wesen? Warum sind die, also sie haben mich tatsächlich beim Lesen sehr beeindruckt. Er ist ein guter Geschichtenerzähler. Da kann man gar nicht so sehr viel dazu sagen, sehr viel mehr dazu sagen. Es macht ihm Freude zu erzählen. Und das spürt man. Und insofern treffen diese Geschichten auch. Also er hatte auch ein großes literarisches Talent. Und das ist was Besonderes in der Mischung jetzt. Dann fände ich es toll, wenn du noch mal eine Geschichte ausruhen könntest, die du noch nicht vorgetragen hast, die genau das, was du eben zusammengefasst hast, besonders gut zum Ausdruck bringt. Das wäre schön. Das Internet oder was ist eine gute Frage? Fast zu allen Fragen ist heute irgendetwas im Internet zu finden. Mir fällt dabei das Bild der amerikanischen Bibliothek in Washington, der Library of Congress, ein. Das ist ein absolut imposantes Gebäude. Ich kann mir eine Familie vorstellen, die diese Sehenswürdigkeit besucht und vielleicht erklärt die Mutter den Kindern, dass hier fast das gesamte Wissen, das aufgeschriebene Wissen der Menschheit auffindbar ist. Und vielleicht sagt und denkt die kleine Tochter dann, na, da wollen wir doch mal eine Frage stellen und vielleicht werden wir auch eine Antwort bekommen. Auch wir haben, so scheint es, angesichts der Fülle von Daten und Materialien, die im Internet erreichbar sind, jetzt die Illusion, dass wir nur eine Frage zu stellen brauchen und es kommt dann schon das Richtige heraus. Leider stimmt das aus verschiedenen Gründen nicht. Das Internet funktioniert nicht wie ein Automat, bei dem ich eine Münze einwerfe und dann das Gewünschte herauskommt. Dazu möchte ich noch eine kleine Geschichte aus meinem Familienkreis erzählen. Meine kleine Tochter, sie war vielleicht 7 Jahre alt, saß mit mir zusammen im Auto und da lag ein Fotoapparat herum. Sie fragte mich, was bedeuten die Zahlen 1.4, 2, 2.8, 3.5, 5.6 und so weiter. Sie hatte also die Zahlen am Kameraobjektiv gelesen und wollte wissen, warum sie dort stehen. Ich antwortete ihr, das ist eine gute Frage. Ich wollte sie erklären, aber erst einmal war ich beeindruckt und lobte sie. Das ist eine gute Frage. Daraufhin fragte sie, was ist eine gute Frage? Da sagte ich, das ist auch eine gute Frage. Für mich ist eine gute Frage vergleichbar mit dem Entwurf eines Experiments, zum Beispiel in der Physik. Man muss erst einmal viel wissen und dann stellt man einen Zusammenhang her und konstruiert beispielsweise in der Physik ein Experiment. Auf diesem Weg befragt man dann die Natur. Dahinter steht der Gedanke eines Experiments. Es gibt triviale und weniger triviale Experimente. Meine kleine Tochter muss gewusst haben, dass es irgendeinen Zusammenhang in dieser Reihe gibt. Das ist eine Erkenntnis, die vielleicht nicht jedes 7-jährige Kind hat. Dieselbe Tochter hat mich übrigens später einmal gefragt, Daddy, wie spät ist es? Und gleich hinzugefügt, ich will jetzt aber nicht wissen, wie eine Uhr gebaut ist. So viel zu meiner Tochter und ihren Fragen in der Kindheit. Und das, was besonders schön dabei ist, wenn man ihn kennt und auch die Tochter kennt, aber vor allen Dingen seine Art, dass sie sagt, bitte Papa, sag mir, wie spät es ist, aber ich möchte jetzt nicht wissen, wie eine Uhr gebaut ist. Also er neigte dann schon dazu, die Dinge sehr ausführlich darzulegen, und das hat sie mit dieser kleinen Replik ganz gut in den Zaum gehalten. Das ist vielleicht auch eine ganz schöne Anschlussfrage, die man jetzt noch kurz diskutieren könnte, bevor wir langsam zum Ende kommen. Wie ist denn so der Blick seiner Kinder, seiner vier Töchter auf ihren Vater? Was haben sie über ihn so gesagt? Und da kennst du offensichtlich auch sie persönlich zum Teil? Ich habe zwei Töchter kennengelernt. Mhm. Die jüngste Tochter, die auch eine ganze Zeit lang in Berlin gelebt hat, jetzt aber wieder nach Amerika gegangen ist. Und die zweitjüngste Tochter, die in Philadelphia Anwältin war. Die beiden älteren Töchter kenne ich nicht. Die älteste ist in Seattle, Washington und ist auch so im Informatikbereich tätig. Und die zweitälteste, die ist Heilerin, hat sich sehr intensiv mit chinesischer Medizin beschäftigt und lebt auch noch in Massachusetts. Ja, die jüngere Tochter habe ich einige Male getroffen und wie soll ich sagen, sie ist seine Tochter, sie hat ihn bewundert, aber eben auch, wie man eben, ist eben auch der Vater, wie soll man das erklären? Das ist jetzt kein, ich fand es ein sehr angenehmes Verhältnis, aber jetzt nicht, wirst du nichts Besonderes jetzt darüber zu erzählen. Okay, prima. Wir hatten uns ja im Vorgespräch, und hattest du ja auch schon von anderen Projekten erzählt. Mhm. Wir kommen jetzt also von dem Aktuellen gerade weg, über das wir sprechen. Kannst du vielleicht uns ein bisschen was davon verraten? Du bist ja jetzt dann auch wieder auf Lesereise und so weiter. Ach so, also mein nächstes Buch. Zum Beispiel, ja. Ja, mein nächstes Buch knüpft an mein vorletztes über Schwestern, berühmte Schwestern. Und es geht um Mütter und Töchter. Es sind insgesamt 15 Porträts von Müttern und Töchtern. Es fängt an bei Maria Theresia und Marie Antoinette und geht über die Schopenhauer Mutter und Tochter bis hin zu Ingrid Bergmann, Isabella Rossellini, Marian Faithfull und ihre Mutter aus dem Hause Sacher-Masoch, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, jetzt weiß ich selber nicht mehr, Rumi Schneider und ihre Tochter, einfach dieses Verhältnis nachzuspüren. Wie ist es auch, in manchen Fällen sind beide berühmt, in anderen Fällen wieder nicht. Und es ist dann doch sehr spannend, was Töchter entbehren oder wie auch die Mischung aus Identifikation und Bevormundung spielt eine ganz große Rolle. Also ich hab ja im letzten Jahr veröffentlicht, ungefähr jetzt auch so um diese Zeit, ein Buch über Schwesternpaare. Und das war auch was ganz Besonderes, weil die Schwestern, es ist auch sehr unterschiedlich, das Konkurrenzverhältnis, aber auch eine große Solidarität. Aber Mutter und Tochter ist immer noch mal anders. Vor allen Dingen mit der Rolle der Tochter muss sich zwangsläufig ja jede Frau identifizieren, denn jede Frau ist Tochter. Nicht jede Frau ist Mutter und auch nicht Schwester, aber Tochter bin ich einfach, und wie komme ich dann damit klar oder wie... Da gibt's ganz, ganz spannende Geschichten und auch Sachen, die mich überrascht haben. Ich freue mich auch sehr, und das Buch kommt Mitte November raus. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Und wer weiß, vielleicht demnächst in diesem Theater. Gerne. Das war sie nun, unsere neue Folge von Hörbahn on Stage. Gunnar Wendt war bei uns zu Gast und hat mit uns über ihr Buch Computer, Macht und Vernunft, Hommage an Josef Weizenbaum gesprochen. Erschienen ist es 2023 im Limbus Verlag. Es handelt von einer Persönlichkeit, die sich mit dem Verhältnis von, grob gesagt, Mensch und Maschine auseinandergesetzt hat. Darüber, welche Gefahren von der Nutzung der künstlichen Intelligenz ausgehen und so weiter. Das ist es, was Josef Weizenbaum umgetrieben hat. Er hat große Wegmarken in diesem Bereich gesetzt. Ein Bereich, der an Bedeutung nicht zu überschätzen ist. Du, liebe Gunnar, warst die denkbar beste Ansprechpartnerin, um diesen Fragen nachzugehen und der Person Weizenbaum nachzugehen natürlich und sie auch aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Danke für dieses Buch. Schön, dass du mir, den hier Anwesenden und unserem Publikum weltweit deine Gedanken dazu mitgeteilt hast. Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörende, Computermacht und Vernunft weiterempfehlen. Unbedingt. Es öffnet Gedankenpfade, die neben den gut erschlossenen Hauptwegen in diesem Themenbereich künstliche Intelligenz noch zu selten begangen werden. Ich bin Steve Lundström und gemeinsam mit Uwe Kulnig habe ich diese Hörbahn konzipiert und mit dir, Gunnar, dann eben auch in die Welt gebracht. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können diese Folge wie gewohnt als Podcast weltweit abrufen, am besten mit Gunnars Buch in der Hand. Hören heißt dabei sein. Zu Gast bei uns im Pixel war Gunnar Wendt. Gunnar, vielen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich danke, vielen Dank. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.